Hi, my people. Hey, meine Leute. What are some of the signs of an unforgiving spirit? Was sind einige Anzeichen für einen unversöhnlichen Geist? You know, and I am giving you these signs so that you can look into your own heart. Ich gebe dir diese Zeichen, damit du auf dein eigenes Herz schauen kannst. And that in your own heart you can honestly take a look and see if there is unforgiveness. In deinem eigenen Herzen kannst du ehrlich einen Blick werfen und sehen, ob es Unversöhnlichkeit gibt. You know, often we don't even realize and perceive unforgiveness in our heart. Sehr oft realisieren wir die Unversöhnlichkeit nicht oder nehmen sie in unserem Herzen gar nicht wahr. So, here are some of the signs, or I would actually like to say, here are some of the symptoms. Hier sind einige der Zeichen, oder besser, hier sind einige der Symptome, that point to the root of unforgiveness. Die auf die Wurzel der Unversöhnlichkeit weisen. First of all, a desire to take the law into our own hands. Als erstes den Wunsch, das Gesetz in unsere eigenen Hände zu nehmen. You know, you've done wrong, I make a judgment, that's wrong. Du hast etwas falsch gemacht, ich spreche ein Urteil, das ist falsch. And I'm gonna get you back. Und ich will dich zurückgewinnen. That's a clear sign of you having forgiven. Das ist ein klares Zeichen, dass du nicht vergeben hast. I'm gonna give you a second one. Ich gebe dir ein zweites Zeichen. Are you ready? Bist du bereit? Thinking and talking obsessively about the issue. Zwanghaftes Denken und Reden über das Thema. Every time you have an opportunity, you talk about that issue. Jedes Mal, wenn du eine Gelegenheit hast, sprichst du über das Thema. And you know what he did, you know what he did, la, la, la. Weißt du, was er tat, la, la, la, la, la. It's a sign that you have not forgiven, which means you haven't let it go. Es bedeutet, dass du nicht vergeben hast. Du hast es nicht losgelassen. You know, next. Nächstes. You're always distressed when you think about the situation. Du bist immer gestresst, wenn du über diese Situation nachdenkst. You know, God gave me such a beautiful revelation. Gott gab mir so eine schöne Offenbarung. Open or unhealed wounds because of lack of forgiveness. Offene oder unverheilte Wunden wegen mangelnder Vergebung. They will poison me. Werden mich vergiften. Healed wounds because I've learned to forgive. Verheilte Wunden, weil ich gelernt habe zu vergeben, they are not infected wounds anymore, but they are scars. Sind nicht mehr entzündete Wunden, es sind Narben. They are scars that point to the, they are trophies of his grace. Die Narben sind Trophäen seiner Gnade. You know, they are scars that show it could have killed me, but I'm well and I'm fine. Es sind Narben, die zeigen, dass es mich hätte töten können, aber ich bin wohl auf und es geht mir gut. So if you're always bitterly distressed about an issue, you know that there hasn't been true forgiveness. Wenn du immer bitterlich über eine Angelegenheit gestresst bist, weißt du, dass es keine wirkliche Vergebung gegeben hat. I give you fourth symptoms that show to the root of not having forgiven. Ich gebe dir ein viertes Symptom, das auf die Wurzel zeigt, dass du nicht vergeben hast. The fourth root that is always, oh sorry, the fourth symptom that always points to the root of lack of forgiveness. Das vierte Symptom, das immer auf die Wurzel der fehlenden Vergebung hinweist, ist, that usually points, like you said, like, das normalerweise hinweist, it is that you have serious difficulties in your prayer life. Ist, dass du ernsthafte Schwierigkeiten in deinem Gebetsleben hast. You know, why? Warum? Because a heart that's full of unforgiveness is not free before God. Weil dein Herz, das voller Unvergebenheit ist, vor Gott nicht frei ist. You try to spend time with God and in his presence, and there is always this thing that bothers you. Du versuchst mit Gott in seiner Gegenwart Zeit zu verbringen und da gibt es immer diese Sache, die dich stört. You see, you should ask yourself, have I really forgiven? Du sollst dich selber fragen, habe ich wirklich vergeben? I tell you, my friend. Ich sage dir, mein Freund. If there is anything that I feel in my prayer life of intimacy with Jesus is bothering me, so, I fix it. Wenn ich in meinem Gebetsleben, in meiner Intimität mit Jesus irgendetwas fühle, das mich beschäftigt, dann löse ich es. My spiritual life and my intimacy with Jesus is so valuable for me, it's not worth to destroy it by unforgiveness. Mein geistiges Leben und meine Intimität mit Jesus ist so kostbar für mich, es lohnt sich nicht, diese durch Unvergebenheit zu zerstören. Because the truth is, weil die Wahrheit ist, that unforgiveness will actually mess with your heart so much. Dass Unvergebenheit mein Herz so stark verwirrt. It doesn't matter how much you declare and claim Bible verses out of context, it will leave you with a feeling of guilt and shame. Es spielt keine Rolle, wie viel du Bibelverse aus dem Kontext gerissen deklarierst und einforderst. Du wirst ein Gefühl von Scham und Schuld empfinden. You've heard me probably say that. Du hast mich wahrscheinlich sagen hören. A terrible, terrible mistake that we made. Ein schrecklicher, schrecklicher Fehler, den wir machen, ist, that we quote Romans chapter 8, verse 1, when we sin. Dass wir Römer 8, Vers 1 zitieren, wenn wir sündigen. There is now therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. All we do is harden our hearts and harden our conscience. That's a silly thing to do. Alles, was wir machen, ist, unsere Herzen und unsere Gewissen zu verhärten. Das ist eine dumme Sache, die wir machen. If you, I like that word, it really is boba. Wenn du, ich mag dieses Wort, es ist wirklich doof. If you have not forgiven and your heart is all full of guilt and shame and condemnation, that's the natural consequence. Fix it. Wenn du nicht vergeben hast und dein Herz voller Schuld, Scham und Verdammnis ist, ist das die natürliche Konsequenz. Behebe es. Don't go around claiming there's no condemnation. Laufe nicht umher und fordere, so gibt es nun keine Verdammnis. Fix it. Löse es. You know, and the last one that's also a symptom that is easily overlooked. Das letzte, das auch ein Symptom ist, das leicht übersehen wird, ist it's that we are so easily angered in our attitude. Dass wir in unserer Haltung so leicht verärgert sind. Every little thing causes us to blow up. Jede Kleinigkeit bringt uns zum Explodieren. You know, we think that it has to be temperament, but I tell you what, many times has more to do with bitterness. Wir denken, dass es unser Temperament ist, doch ich sage dir, oft hat es mehr mit der Verbitterung zu tun. So, look at the symptom. Schau die Symptome an. And fix it so that the root can be destroyed. Und löse sie so, dass die Wurzel zerstört werden kann. See you tomorrow. Bis morgen.